Immer mehr Schüler nehmen die Pille davor, leistungssteigernde Medikamente vor der Mathearbeit, in der Übergangsphase von der Grundschule zum Gymnasium gegen Konzentrationsmangel für besseres Lernen. Jeder 10. Schüler schon bekommt solche Medikamente, sagt eine Studie der Krankenkasse DAK. Ritalin zum Beispiel, das im Falle der Aufmerksamkeitsstörung ADHS oder auch Zappel-Philipps-Syndrom Kindern vom Arzt verordnet werden kann, das schlucken auch viele gesunde Schüler. Ist das schon Hirndoping? Über Chancen, Risiken und Nebenwirkungen sprechen wir jetzt mit dem Hirnforscher und Lernpsychologen Professor Manfred Spitzer. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Spitzer, ist das schon eine typische Elternbitte beim Kinderarzt? Mein Sohn ist unkonzentriert in der Schule, verordnen Sie ihm doch bitte Ritalin? Ich bin ja nun kein Kinderarzt, aber ich denke mir, die meisten Eltern sind eher vorsichtig. Und aus meiner Sicht gibt es immer noch eher den umgekehrten Fall, dass Eltern eben sagen, mein Kind soll auf keinen Fall, ja, wie heißt es immer, mit Chemie behandelt werden. Gerade auch in manchen Fällen, wo es durchaus sinnvoll sein kann. Da muss man eben Missbrauch und sinnvollen medizinischen Gebrauch ganz klar trennen. Wie wirken denn solche leistungsstimulierenden Medikamente überhaupt? Ganz unterschiedlich. Also Sie sprachen Ritalin an. Das ist ein Medikament, das kann bei gesunden Probanden zu Nervosität führen. Das kann auch sogar süchtig machen, weil es so ein bisschen ein High auslöst. Kinder und Jugendliche mit Aufmerksamkeitsstörungen reagieren darauf eher paradox. Die werden ruhiger und das merkt man auch sofort. Und sie werden auch nicht nur bei einem Lehrer ruhiger und beim anderen nicht, sondern die werden eben in jeder Hinsicht ruhiger und damit auch eher in der Lage, sich selbst zu steuern, was ein Segen sein kann, wenn die aufgrund eines, ich sag mal, biologischen Defizites dazu eben nicht in der Lage sind. Aber das sind nicht so viele Kinder. Die Schätzungen schwanken so zwischen 3 und 5%. Nun sagt die DRK-Studie, die ja von jedem 10. Schüler spricht, der solche Medikamente nimmt, wenn die Eltern das beim Kinderarzt nicht kriegen, dann holen sie sich's übers Internet und das schlucken viele gesunde Schüler. Ist das so ungefährlich, wie es diesen Eltern scheint? Das glaube ich nicht. Man muss dazu sagen, dass dazu nicht so sehr viel gute Daten vorliegen, aber ich denke mir, es gibt genügend Indizien, die einem da vorsichtig werden lassen, denn Kindergehirne sind noch nicht ausgereift und Kindergehirne müssen vor allem eins lernen, und zwar lernen auf die ganz normale Art. Das heißt, wir gehen mit der Welt um und dieser Umgang mit der Welt, der hinterlässt sozusagen Spuren im Gehirn, und das bezeichnen wir letztlich als Lernen. Und Kinder sollten, also das Letzte, was Kinder lernen sollten, ist, na, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann pfeife ich mir dies oder jenes Medikament ein und mixe mir meine Stimmung so, wie ich sie brauche, selbst zurecht. Ich denke mir, wenn Kinder und Jugendliche etwas lernen können, dann ist es Selbstkontrolle, die man eben nicht über Substanzen ausübt, sondern über, ja, das, was man kognitive Kontrolle nennt. Also ich kann's oder ich will das und das erreichen und dann mit Zuversicht und Wille eben das dann auch zu erreichen. Und das ist etwas, was man eben auch trainieren kann und muss. Und wenn man es trainiert, hat es auch ganz klare, deutlich messbare Effekte. Und die sollte man sich nicht verscherzen, dadurch, dass man eben das Problem sozusagen zu umschiffen versucht, indem man eine Pille einwirft. Das ist, wenn man so will, genau die falsche Strategie, die man den Kindern damit vermittelt, und das sollte man auf keinen Fall tun. Dazu kommt noch Folgendes: Kinder und jugendlichen Gehirne sind in Entwicklung, und wie Psychopharmaka auf diese entwickelnden Gehirne wirken und welche Spätfolgen das hat, das weiß heute ganz ehrlich überhaupt noch niemand. Und da sollte man schlichtweg einfach eher sehr vorsichtig sein und keineswegs eine eher, ja, ich sag mal, erlaubt ist, was gefällt, Haltung einnehmen. Das kann man im Erwachsenenalter immer noch tun. Aber ich finde, bei Kindern und Jugendlichen, da verbietet die bisherige Erfahrung eine solche Grundhaltung. Kann man eigentlich den Unterschied zwischen krank und gesund bei Konzentrations- und Lernfähigkeitsstörungen von Kindern so sicher ausmachen? Ja, das kann man. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass es zwar keine Laboruntersuchung gibt, aber dass man trotzdem durch entsprechende Beobachtungen, durch entsprechende Interviews mit denjenigen, die im Kontakt mit dem Kind sind, das sind die Lehrer, das sind die Eltern, das sind vielleicht noch andere, die mit dem Kind viel zu tun haben, wenn alle die etwa das Gleiche sagen und nicht nur einer, mit dem komme ich nicht klar, ja, sondern wirklich alle etwa das Gleiche sagen, das Kind ist fahrig, das Kind kann sich nicht konzentrieren und so weiter und so weiter, dann muss man sagen, da ist dann was dran. Und wenn man dann behandelt und sieht, es ändert sich sofort, und das sieht man ja eben, dann glaube ich, kann man davon ausgehen, dass die Behandlung sinnvoll ist. Nochmal, das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Aber wenn es der Fall ist, dann sollte man eben auch behandeln. Deutschlandradio Kultur, das Radiofeuilleton im Gespräch mit dem Hirnforscher und Lernpsychologen Manfred Spitzer über das Für und Wider hirnleistungssteigender Medikamente bei Kindern und Jugendlichen. Herr Spitzer, die einen wittern nun bei jedem Psychopharmakon, man wolle sich den perfekten Menschen damit erdopen, und die anderen schlucken synthetische Drogen fast wie Bonbons. Was ist denn für einen Hirnforscher wie Sie eine realistische Sicht auf solche Hirnstimulantien? Was können sie leisten und was nicht? Nun, die können immer nur, ich sag mal, bestimmte modulatorische Effekte ausüben. Das heißt, aus einem Dummen macht eine Pille keinen Intelligenten. Das muss man ganz klar sagen. Aber sie kann zum Beispiel jemand, der, ein 20-jähriger Student, der weiß, er muss jetzt 3 Tage durchlernen, um ein bestimmtes Examen zu bestehen. Da kommt es schon mal vor, dass die dann eine Pille einwerfen, die ihnen sozusagen die Wachheit steigert. Und das kann auch mal sinnvoll sein. Man muss nur ganz klar sagen, wenn der 20-jährige Student es nicht längerfristig schafft, sein Lernverhalten dahingehend zu optimieren, dass er nicht immer erst 3 Tage vor der Klausur oder vor der wichtigen Prüfung lernt, sondern eigentlich ja 3 Wochen oder 3 Monate vorher schon anfängt, dann wird das langfristig zu nichts führen. Es kann mal sein, dass Menschen auf solche Dinge zurückgreifen, weil es nicht anders geht. Genauso wie, ja, wir uns alle daran gewöhnt haben, dass wir morgens mal einen Kaffee trinken, um ein bisschen wacher sein zu wollen, und abends auch mal ein Bier oder einen Wein trinken, um mal ein bisschen runterkommen zu können. Also wir dopen uns ja flächendeckend, wenn Sie so wollen, jetzt schon. Darauf wollte ich gerade hinaus. Wir stimulieren uns doch immer mit Kaffee, mit Zigaretten. Schiller konnte nichts ohne den Duft faulender Äpfel. Vielleicht schöpfen wir unser menschliches Potenzial ja überhaupt nicht weitgehend genug aus ohne Stimulantien. Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt zugegeben auch die Haltung einiger Hirnforscher, die kürzlich in der Zeitschrift Nature die Freigabe hirnstimulierender Medikamente gefordert haben. Wie denken Sie darüber? Ich glaube nicht, dass die Kollegen, ich kenne diesen Nature-Artikel, ich glaube nicht, dass die das so plakativ gemeint haben, wie es vielleicht dann später kolportiert wurde. Das sind durchaus verantwortungsbewusste Leute, die aber einfach nur sagen, hört mal her, ihr könnt nicht von vornherein sozusagen die Hände hochnehmen und schreien, wie schrecklich das alles ist, wenn ihr noch gar nicht wisst, worum es hier eigentlich geht. Beim erwachsenen Menschen ist es durchaus möglich und ist es jetzt schon möglich, mit bestimmten kognitiven Prozessen medikamentös sozusagen zu interferieren, da einzugreifen, und das tun wir in der Psychiatrie routinemäßig. Menschen, die an Depressionen leiden, bekommen Medikamente und da wird die Depression besser, wegen der Medikamente. Menschen, die unter Realitätsverkennungen leiden, bekommen Medikamente und dann geht das weg. Sie können, wenn einer Stimmen hört, das haben sie meistens innerhalb von einer Woche im Griff. Ziemlich nebenwirkungsfrei. Und ich selbst habe noch erlebt, als ich angefangen habe mit der Psychiatrie, dass das nicht so schnell ging und dass es mit viel mehr Nebenwirkungen verbunden war. Also wir haben da heute echt einen Fortschritt. Und den einfach so vom Tisch zu wischen und zu sagen, das ist alles nichts, da muss man schon sehr ignorant sein. Ich möchte trotzdem nochmal zurück zu unserem ganz normalen, nicht aufmerksamkeitsgestörten Schüler, der dieses Ritalin auch einwirft. Ich frage mich, was sagt uns das eigentlich auch gesellschaftlich, wenn wir auf der einen Seite Doping im Sport zumindest offiziell ächten und zugleich gesunde Schüler im ganz normalen Schulleben leistungsmäßig mit Medikamenten ja hochfahren? Nun, ich gehe davon aus, dass wir das nicht tun sollten. Also weder Lehrer noch Eltern noch gut beratene Schüler sollten versuchen, sich leistungsmäßig dadurch zu optimieren, dass sie Stimulantien einnehmen, weil das langfristig keine guten Effekte hat. Also wer als Gesunder immer wieder Stimulantien einnimmt, der hat gute Chancen, später auf einen schlechten Pfad zu kommen, entweder in Richtung Sucht oder sogar in Richtung Psychose. Beides kennt man und das sollte man auf keinen Fall tun. Und letztlich sehen wir in der Psychiatrie dann immer die vielen Fälle, wo es nicht funktioniert hat. Und so zu tun, als gäbe es diese Gefahren nicht, was ja manchmal geschieht. Die typischen Cannabis-User machen das ja auch so. Cannabis ist eine Modedroge, sagen die, und das macht überhaupt nichts und das ist nicht so schädlich wie Alkohol. Es ist nicht so schädlich auf die Leber wie Alkohol, aber es ist insgesamt eben doch schädlich und es macht Nebenwirkungen und es kann bis zu chronischen Psychosen führen und deswegen sollte man das nicht tun. Man sollte also wirklich vorsichtig sein, gerade als Jugendlicher. Sie benutzten eben das Wort Modedroge und vielleicht hat ja auch wirklich jede Zeit ihre Pillen. Die Hippies, die versetzten sich mit LSD auf die Blumenwiese. Die Yuppies der 80er, die beschleunigten ihr Leben mit Speed. Die 90er-Jugend, die tanzte zu Ecstasy. Und die Finanzkrise befördert eben Job- und Leistungsdrogen. Könnte das sein, dass das vielleicht auch ein bisschen ein Zeit- und Modeproblem ist? Ich bin der Falsche, das zu beurteilen. Wenn es so wäre, fände ich es umso schlimmer. Also wenn die Hemdkrägen und die Hosenbeinweiten sich mit der Mode ändern, gut, da kann man nichts dafür, das passiert einfach. Aber was wir an Molekülen einwerfen, um unsere Gehirnchemie zu beeinflussen, das sollte eigentlich nicht der Mode unterworfen sein. Auch ganz viele gesunde Schüler schlucken Leistungsdrogen. Über Chancen, Risiken und Nebenwirkungen sprachen wir mit dem Hirnforscher und Lernpsychologen, mit Professor Manfred Spitzer. Herzlichen Dank.